2017, die Sitzung des gemeinsamen Präsidiums der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes, kurz Bominion, fand am 26. Januar auf die Weise der Faksimile-Übertragung zwischen dem Norden, dem Süden und dem Ausland statt. Auf der Sitzung wurde die Aktionsrichtung von Bominion für dieses Jahr dafür beraten, mit vereinter Kraft der ganzen Nation die Blütezeit der gesamtnationalen Vereinigungsbewegung einzuleiten. Es gab das Referat. Darin hieß es, um aus diesem Jahr ein bedeutsames Jahr für die Einleitung einer neuen Phase der selbstständigen Vereinigung, das in die Geschichte der Nation besonders eingeht, zu machen, wird sich Bominion weiterhin an der Spitze darum bemühen, die Gefahr der scharfen militärischen Zusammenstöße zwischen dem Norden und dem Süden und des Krieges zu beseitigen, die Atmosphäre der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen zu erhöhen und das friedliche Milieu zu schaffen. Bominion wird aktive Anstrengungen für die Erhöhung der Atmosphäre der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen im Einklang mit dem Streben und Wunsch der ganzen Nation unternehmen. Mit dem Willen zur Bahnung eines neuen Weges für Frieden und selbstständige Vereinigung des Vaterlandes will sich Bominion dafür einsetzen, dass das große gesamtnationale Einheitstreffen zu einem großen historischen Treffen der Nation wird, an dem die Delegierten aller Kreise und Schichten und die Persönlichkeiten im In- und Ausland in großem Umfang teilnehmen. Bominion wird an der Spitze die gesamtnationale Bewegung für die Vereitelung der Provokation der vereinigungsfeindlichen Kräfte im In- und Ausland vorantreiben. Auf der Sitzung wurde ein gemeinsamer Beschluss angenommen.